Da bist du endlich, Inken. Du hast dich verspätet. Egert Clausen hat mich aufgehalten. Ich begegnete ihm in der Stadt. Wirklich ein netter Junge. Du solltest lieber nicht... Komm, setz dich mal ein bisschen her, Inken. Mutter, wenn du mir wieder wegen der berühmten Sache in den Ohren liegst, möchte ich mich lieber nicht zu dir setzen. Was denkst du dir eigentlich bei der Geschichte, Inken? So allerlei. Man wird ja sehen, ob es richtig ist. Dem Geheimrat gegenüber bist du ein Kind. Der Mann hat die 70 überschritten. Ich sehe ja jedes Mal, es macht ihm nichts aus, dass ich jünger bin. Ihm? Ihm wird es freilich nichts ausmachen. Du bist wahrhaftig naiv, mein Kind. Ich begreife dich nicht. Du hast junge Menschen in Menge kennengelernt, hast Anträge von Ärzten, Juristen und Ingenieuren bekommen. Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass man in deinem Alter einen, naja, alten Mann solchen Leuten vorziehen kann. Wenn ich ihn nicht zum Mann kriege, werde ich mich totschießen. Ein für allemal, Inken. Komme nicht mit solchen Überspanntheiten. Das ist einfach die Wahrheit. Übrigens, glaube nicht, Inken. Ich spreche so, weil ich auch nur einen Augenblick lang annehme, der Geheimrat werde dir einen Heiratsantrag machen. Er will einfach ein Techtelmechtel mit dir. Mutter, du kennst den Geheimrat nicht. Sonst würdest du nicht so reden. Er hat mich verändert. Und wenn ich 90 Jahre alt werde, ich vergesse ihn nicht. Inken, auf Ehre und Gewissen. Sage mir, ob du in dieser Angelegenheit etwas vor mir geheim gehalten hast. Nicht nur etwas. Natürlicherweise, mit vollem Recht. Denn es ist ganz meine eigene Sache. Deine eigene Sache? Inken, jetzt sage mir nur noch, hat der Geheimrat jemals etwas von Heirat auch bloß angedeutet? Nein, weil es gar nicht nötig ist. Aber es könnten Dinge in Frage kommen, die uns mit den Gerichten in Konflikt brächten. Sage mir, hast du Geschenke vom Geheimrat erhalten? Hat er dir am Ende gar mal ein Brillantkollier verehrt oder einen Edelstein an den Finger gesteckt? Mutter, ich bin platt. Also, einen Eid. Hier meine beiden Schwurfinger. So viel Rubinen, Smaragden, Brillanten und was noch alles habe ich vom Geheimrat erhalten, als du an meinen Fingern siehst. Umso besser für dich und mich. Ach, Inken. Es ist doch gut, Mutter, dass nun nichts mehr zwischen uns ist. Ja, ja. Ich muss jetzt hinein. Inken, du weißt, du kannst dich immer aussprechen, wenn du das Bedürfnis hast. Danke, Mutter.